downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Hallo und herzlich willkommen zu From Downtown, eurem NBA und Basketball-Podcast, Folge 23. Wie immer präsentiert von Baskets, Deutschlands größtem Basketballmagazin. Auch zu finden auf www.facebook.com/basketmagazin oder www.basket.de. Ja, hallo auch von mir. Wir strahlen um die Wette und haben richtig Bock auf diese Folge. Ja, ich glaube, wir fangen einfach direkt schon mal an. Wird als Ausblick für euch, was nehmen wir heute ran? Was kommt vor im Pod? Wir werden natürlich direkt einsteigen mit der Hiobsbotschaft. Derrick Rose hat sich verletzt, für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Der Starspieler der Chicago Bulls mit der langen Verletzungshistorie. Da werden wir natürlich direkt zu Beginn drüber quatschen. Wie sonst auch immer sprechen wir, wer momentan heiß und wer kalt ist in der Liga. Dann natürlich müssen wir noch leider ein paar andere Verletzungen besprechen, das hält sich ja beim Rahmen. Dann kommen unsere Award, der Freak und der Stinker der Woche jeweils, und dann werden wir die San Antonio Spurs adoptieren. Und diesmal haben wir das so ein bisschen selber entschieden, nachdem es übers All-Star-Weekend natürlich ein bisschen ruhig war, weil wir fanden, das wäre ganz interessant, jetzt mal über die Spurs zu sprechen, weil die haben es momentan ein bisschen schwer. Das stimmt. Kleiner Rüffel an euch Hörer, ihr habt kein Team der Woche ausgewählt, deswegen haben wir es diesmal selber gemacht, aber wie du schon gesagt hast, ich glaube, die Spurs sind ein interessanter Kandidat, da läuft nicht alles rund für den Champion oder den amtierenden Champion, insofern ist es ganz cool, da mal einen tieferen Blick drauf zu werfen. Ja, fangen wir mal an mit Derrick Rose. Meniskus ist wieder kaputt, genau das gleiche Knie. Ja, wo der Meniskusriss beim letzten Mal auch aufgetreten ist. Ja, schade, in erster Linie, Derrick Rose, gute Besserung von hier aus, aber nicht nur für ihn selber, sondern auch für die Bulls und auch so ein bisschen vielleicht im Ausblick schon um die vorderen Plätze in der Eastern Conference, denn wie es vor der Saison auch oft schon gesagt wurde, weil die Verletzung von Derrick Rose ja immer im Hinterkopf von allen Bulls-Fans oder Basketball-Fans generell war, wir haben den Chicago Bulls eine bessere Chance eingeräumt, wenn Derrick Rose fit gewesen wäre. So richtig fitten Eindruck hat er über die ganze Saison schon nicht gemacht, aber das ist natürlich jetzt nochmal der Worst Case sozusagen. Ja, ist ganz komisch, weil natürlich letzte Saison hat er nur 10 Spiele gespielt, hat dann gesagt, nee, mit derselben Verletzung, Meniskusriss, hat er dann sich den Meniskus reparieren lassen, hat dann gesagt, ich setze die ganze Saison aus, und folglich wurde natürlich auch viel debattiert zu Beginn der Saison schon, okay, was passiert, wenn sich die Rose jetzt nochmal verletzen wird? Und ich glaube, auch wir haben darüber gesprochen, dann hat er sehr langsam erst zurückgefunden ins Spiel und musste sich auch erstmal finden, bis zuletzt eigentlich auch. Und dann ist das passiert und trotzdem war jeder nicht nur schockiert, sondern auch ein bisschen überrascht und fragt sich natürlich jetzt, okay, was passiert mit dem Team, was passiert, was bedeutet das für Derrick Rose und seine Karriere? Und um da vielleicht erstmal anzufangen, natürlich wusste das Management auch, wir brauchen eine kleine Versicherung für Derrick Rose. Aufgrund der, sag ich mal, sehr hohen Gelderstruktur im Kader konnte das aber kein Hochkaräter sein. Sich jetzt nicht irgendwie den Luxus gönnen, einen richtig guten sechsten Mann als Combo Guard von der Bank zu bringen. Das waren in den letzten Jahren auch immer schon Nate Robinson, DJ Augustine oder wie es jetzt ist, Aaron Brooks. So ein bisschen von der Restekiste sozusagen, haben immer einen guten Job gemacht, dann eben Punkte zu bringen und das zu leisten, was gebraucht wurde, aber in den Playoffs bedarf es dann doch häufig dieser Starspieler, die den X-Faktor bringen, die dieses entscheidende Quäntchen Competitiveness an den Tag legen, und das wird den Bulls sicher fehlen. Ja, total. Man hat ja auch am Anfang der Saison schon gesehen, so in den ersten paar Wochen, dass die Rose immer wieder gerade Back-to-Backs oder ab und zu mal ein Spiel draußen gesessen hat, weil ich glaube auch der Trainerstab und das Front Office von seiner 100%igen Gesundheit und Belastbarkeit noch nicht so überzeugt gewesen sind. Aber nicht nur die Playoffs. Ich meine, es sind ja jetzt noch 30 Spiele zu gehen oder knapp 30 Spiele zu gehen, in denen sich die Bulls mit Homecourt Advantage für die Playoffs erstmal positionieren wollen. Und auch das wird schwer genug, weil es ist nicht so, dass es bei den Bulls jetzt in den letzten Wochen auch mit Derrick Rose ein absoluter Selbstläufer geworden ist. Denn da kamen immer wieder und das können wir in dem Zuge vielleicht auch nochmal ansprechen, ja, auch andere kleinere Querelen nochmal dazu. Thibs, der Coach, versteht sich anscheinend mit dem Front Office nicht mehr so gut. Noah, als letztes Jahr noch Defensive Player of the Year, hat auch nicht so richtig in Tritt gefunden lange Zeit, hat jetzt ein paar ganz gute Spiele gemacht, aber auch seine Verletzungshistorie ist ja nicht gerade klein. Laufendes Krankenbett. Genau, die Minuten wurden oder die Verantwortung wurde auch in Minuten dann auf Jimmy Butlers und Pau Gasols Schultern gelegt, was vielleicht auch nicht mehr oder nicht für lange Zeit gut gehen kann. Taj Gibson, letztes Jahr noch als Sixth Man of the Year überall angepriesen, hat auch nicht so richtig in die Saison gefunden. Da sind so ein paar Unwägbarkeiten, wo es ohnehin schon so ein bisschen geknistert hat. Aber ja, wie gesagt, also wenn sich dann dein Starspieler mit 20 Millionen Payroll im Jahr verletzt, dann wird es natürlich eng. Ja, du sagst es. Ich glaube, das Team wird jetzt auch wieder Schwierigkeiten haben, in den Rhythmus zu finden. Letztes Jahr hat es ohne Derrick Rose recht gut geklappt. Ich denke, derjenige, der am meisten davon profitiert hat, spielerisch oder individuell, war natürlich Jimmy Butler, der dieses Jahr, man kann es wohl sagen, ja zum Star aufgestiegen ist. Und da wird sich natürlich jetzt jeder Chicago-Fan erhoffen, dass von ihm diese Leistungssteigerung, die er zu Beginn der Saison zeigen konnte, jetzt wieder bemerkbar macht. Er hat ein bisschen nachgelassen im Laufe der Saison. Vielleicht hat ihm das All-Star-Break da gut getan. Wir beide vermuten ja häufig dann auch noch, dass Thibodeau ihn in Grund und Boden spielen lässt. Leider ja. Thibodeau wurde tatsächlich jetzt letztens mal von jemand angesprochen, von einem Reporter. Und ich fand das mal witzig zu sehen oder interessant zu sehen, wie er reagiert. Nämlich absolut allergisch. Er hat gesagt, ja hier, diese Frage stellt sich für mich nicht. Und sagt damit eigentlich, so oldschool-mäßig, ja, der Junge ist 25 oder 24. Der kann es auf jeden Fall ab, ein paar Jahre hintereinander die Liga in den Minuten anzuführen. Das sei ja jetzt erstmal dahingestellt, aber Fakt ist, dass wenn du so viel spielst, deine Effizienz halt extrem leidet und das wird er jetzt ändern müssen, wenn Derrick Rose ausfällt. Vielleicht noch ganz kurz, ist es noch nicht klar, wie Derrick Rose sich behandeln lassen wird. Mhm, es kann stimmt. Also sein, dass er jetzt sagt, hey, ich mach's genauso wie letztes Jahr, ich möchte sicher wieder zurückkommen und werde den Meniskus reparieren lassen, dann ist es tatsächlich gleichbedeutend mit einem Saison aus. Wenn er aber sagt, nee, ich lasse den entfernen, dann kann er in, glaube ich, irgendwie 4 bis 6 Wochen auch wieder mitmachen. Und das, da können wir vielleicht überleiten schon zu der Frage, die uns Tunahan Aslan gestellt hat auch, was eben der Ausfall für die kommende Saison von Derrick Rose bedeutet und vielleicht auch von dir die Einschätzung. Meinst du, es ist besser für ihn und auch für die Bulls, ob er jetzt wiederkommt, vielleicht auf was 60-70% oder nächste Saison erst wieder dabei ist? Das ist schwierig zu sagen, aber ich glaube, der Unterschied zwischen der letzten Saison und dieser Saison ist, letzte Saison hattest du eigentlich im Osten ganz klar die Miami Heat als Favoriten, der Osten oder das die Spitze im Osten war zu. Jetzt ist der Osten meiner Meinung nach, trotz dass Cleveland sich nach und nach mehr und mehr als Favorit dann doch rauskristallisiert, immer noch weit offen. Du hast viele Teams, die da oben mit einem guten Record stehen, die auch in den Playoffs weit kommen können, und da zählen die Bulls ja dazu. Also dein Fenster jetzt auch mit einem, ja, sage ich mal, nicht mehr ganz taufrischen Pau Gasol, der trotzdem eine überragende Saison spielt, jetzt noch was zu reißen, wird vielleicht im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr nicht mehr so groß sein wie in diesem Jahr. Also ich würde den, ja, es ist schwierig. Im Grunde, es kommt dann auf Derrick Rose selber an. Ich erinnere mich da an so ein paar Sätze, die er in meinem Interview gesagt hat. Ich möchte nicht mit 50 Jahren so sinngemäß meine Kinder von der Schule abholen in Krücken oder ich möchte dann auch noch mit denen Sport machen können und, und. Also ich glaube, er tendiert eher dazu, es wieder richtig machen zu lassen und sich richtig operieren zu lassen und vielleicht nicht jetzt kurzfristig wiederzukommen und dann zu wissen, dass das vielleicht auch im schlimmsten Fall ein Karriereende bedeuten könnte, wenn dann wieder was passiert. Ja, ich glaube, gerade im Hinblick darauf, dass Derrick Rose von seiner Athletik lebt oder zumindest das in unserem Kopf noch tut, weil letzte Saison hat er ja kaum gespielt, davor die Saison hat er seinen Kreuzbandriss gehabt. Und jetzt diese Saison hat er sich sehr häufig als Shooter gegeben, hat teilweise mehr Dreierversuche gehabt als Freiwurfversuche, extrem viele Mitteldistanzwürfe, die auch jetzt von der Technik nicht unbedingt rund aussahen. Das war kein Kyle Korver-Jumpshot, der da losging, sondern eher so ein bisschen so ein Kegelwurf. insofern, wenn er jetzt zurückkäme, hieße das, dass er jetzt nicht mehr das Team mit seinen Drives anführen könnte, sondern dann halt in der Ecke steht oder halt Jumper nimmt. Und das ist nicht seine Stärke. Insofern, klar, du sagst es, es kommt auf ihn drauf an, wie er sich jetzt entscheidet. Wichtig wird aber sein, wie er vor allem mental halt diese Verletzung verarbeiten kann. Ich glaube, man kann sich das nur sehr, sehr schwer vorstellen, diese mehrfachen Nackenschläge zu erleben. Jeder von euch oder von uns, der Sportler ist und auch im Amateurbereich Verletzungen hatte, weiß, wie doof es ist, wenn du eine Sache mehrmals hast. Dann spätestens dann ist es im Kopf drin und du kriegst es echt schwer raus. Das ist eigentlich der größte Teil oder die größte Herausforderung, nicht der Reha-Teil. Und wir haben es eben gesagt, also ich glaube, das ist jetzt wirklich der Punkt an der Karriere von Derrick Gross, wo er sagen muss, okay, ich habe den Willen vielleicht noch, aber mein Körper kann es nicht mehr. Ich kann nicht mehr Franchise-Player sein. Ich mag mich da täuschen, aber ich glaube, er muss jetzt akzeptieren und eher rangehen, hey, ich sollte bestmöglich der zweitbeste Spieler im Team werden, der ich sein kann. Auch zum Wohle des Teams. Ich glaube, nicht nur mit seiner Psyche, für seine Psyche ist das schwierig, sondern auch für die Psyche des Teams. Denn in den letzten 3 Jahren, wo er immer wieder sich verletzt hat und dann auch lange ausgefallen ist, waren die Bulls ja immer mit Titelcontender im Osten. Und jedes Mal gab es wieder diesen Nackenschlag, wie du sagst, dass der Starplayer wieder ausgefallen ist. Das hat wieder die Bulls, trotz dass sie, ich glaube, keine Mannschaft hat so sehr gekämpft in den Playoffs, als Derrick Rose auch die ganze Saison ausgefallen ist. Aber das macht natürlich auch was mit dem Team. Und jetzt muss dann wirklich so ein Jimmy Butler wieder zu der Form von Anfang der Saison zurückfinden. Du hast gerade über die Effizienz gesprochen. Das sah nämlich am Anfang der Saison noch anders aus. 50% aus dem Feld, gute Quoten von 3, sehr effizient, was das Ballhandling angeht, kaum Turnover. Das hat sich alles so ein bisschen gewandelt, auch bei Jimmy Butler im Laufe der Saison, seine Effizienzquoten. Ich bin gespannt, wie sie das jetzt handeln. Ich glaube, außer Derrick Rose und Jimmy Butler ist aber tatsächlich Noah der wichtigste Faktor im Team. Wenn er wieder so ein Anchor in der Defense werden kann und die Bulls wieder, das ist ja diesmal auch nicht der Fall gewesen, dass sie eins der besten Defensive Teams waren, was sie sonst immer ausgezeichnet hat. Wenn sie das irgendwie wieder hinkriegen, dann glaube ich, haben sie trotzdem eine ganz gute Chance. Aber ich hätte ihnen in einem Conference-Final-Matchup gegen Cleveland nur eine Chance eingeräumt zum aktuellen Zeitpunkt, wenn Derrick Rose fit ist. 2 Punkte, die man eigentlich noch kritisieren muss, ist zum einen halt, tut mir leid, wenn ich das jetzt nochmal erwähne, aber halt der Trainer, weil genau jetzt, ja, in diesem Augenblick, würde es dir gut tun, wenn ein Pau Gasol, Stichpunkt Tim Duncan oder ähnliche Spieler, nur 30 Minuten oder lass es 32 gespielt hätte, ist unter den, glaube ich, Top 20 der Liga in Minuten. Und auch vom GM, den man kritisieren muss, weil Point Guard mit Abstand die dünnste Position ist bei ihm im Kader. Jede andere Position, würde ich jetzt behaupten, jeder andere Ausfall auf einer Position, sei es auch von Noah oder von Gasol, hätte kompensiert werden können. Du hast Leute von der Bank, Mirotic, Gibson, Snell oder auch Doug McDermott, die absolut spielfähig sein können, die jetzt spielen können, die dir wichtige Minuten auch in den Playoffs geben können. Nur auf der Point Guard Position hast du Aaron Brooks und Kirk Heinrich und bist damit jetzt sehr, sehr dünn besetzt auf dieser Position. Und vielleicht da auch nochmal, bevor du das sagst, Marcel Brune fragt, werden sich die Bulls jetzt noch verstärken können, ist natürlich schwierig nach Ende der Playoff-Deadline. Ja, das wollte ich gerade sagen. Es hätte auch zu keinem schlechteren Zeitpunkt kommen können. Also vor einer Woche hätten die Bulls nochmal nachlegen können. Gerade so viele Point Guards, wie da über den Ladentisch gegangen sind letzte Woche, hätten die Bulls mit Sicherheit dann noch irgendwas machen können. Zum Beispiel sagen, okay, wir trennen uns vielleicht von einem Taj Gibson, weil der Frontcourt doch gut genug besetzt ist, um in das Rennen um einen Brandon Knight, Isaiah Thomas, wen auch immer, Goran Dragic vielleicht sogar, mitgehen zu können. Das ist nicht der Fall gewesen, weil zu dem Zeitpunkt noch kein Anlass dazu da war, beziehungsweise kein offensichtlicher Anlass. Jetzt wird es schwierig und dann fallen solche Namen wie Nate Robinson, der schon mal eine ganz gute Rolle bei den Bulls gespielt hat, als Derrick Rose verletzt war, der jetzt vielleicht noch zum Team stoßen könnte. Aber so einen richtigen Gamechanger, den wirst du jetzt halt bei den ganzen Buyout-Kandidaten oder Free Agents, die schon am Anfang der Saison keiner wollte, in Anführungsstrichen, jetzt nicht mehr bekommen. Ja, also du hast höchstens wirklich Optionen, die nicht wirklich viel Sinn machen, zum Beispiel jemand wie Gal Merkel, der von den Mavericks gedraftet worden ist, der Israeli, der, glaube ich, jetzt in Europa einen Vertrag unterschrieben hat, hat bestimmt auch eine Opt-out-Klausel für die NBA. Aber der ist jetzt nicht besser als Kilkenrich oder Aaron Brooks und ich glaube, dass die Chicago Bulls jetzt mit dem vorhandenen Spielermaterial weitergehen müssen. Der einzige positive Punkt, wenn es denn einen gibt, ist, dass sie diese Situation nicht für sie neu ist und dass es, glaube ich, auch einen sehr, sehr starken Lockerroom gibt und dieses Jetzt-Erst-Recht-Feeling natürlich sie auch tragen wird. Ich glaube wirklich, dass Nate Robinson der aussichtsreichste Kandidat ist, weil Thibodeau auch auf Systemplayer steht, die sein System begreifen und die auch seine Vorstellungen von Basketball eben umsetzen können. Da hat Nate Robinson vielleicht anderen gegenüber einen Vorsprung, aber wie gesagt, ein Gamechanger auf der Position wird es nicht mehr geben. Jetzt muss man gucken, was das Team als Kollektiv dann reißen kann. Eine Frage und das ist vielleicht der letzte Punkt zu der Diskussion um Derrick Rose. Anknüpfend daran hat Marco Pfohl uns gefragt, per Facebook glaube ich, ob die Verletzungsanfälligkeit von Superstars in letzter Zeit gestiegen ist und ob man das irgendwie jetzt nur einem so vorkommt oder ob das tatsächlich so ist und was vielleicht der Grund sein könnte. Ich weiß nicht. Fällt dir was ein? Also ich kann es jetzt statistisch überhaupt nicht belegen. Meiner Meinung nach oder von meinem Bauchgefühl her würde ich sagen, dass die Verletzungsanfälligkeit von Point Guards größer geworden ist, wenn wir mal an Westbrook oder Kyrie Irving oder auch Derrick Rose denken, weil das Point Guard-Spiel einfach explosiver und schneller und athletischer geworden ist und das bringt nun mal auch Verletzungen mit sich. Was jetzt alle anderen Spieler angeht, wenn wir uns mal zurückerinnern, 10, 15 Jahre zurück, es gab immer wieder Franchise-Player, die ausgefallen sind. Nehmen wir mal einen Brandon Roy, nehmen wir mal noch weiter zurück Tracy McGrady oder Grant Hill oder Penny Hardaway oder wen auch immer. Es gab immer wieder große Talente, auf die gebaut worden ist, auf die eine ganze Franchise bauen wollte, die dann doch aufgrund ihrer Verletzungsmiserie die Erwartungen nicht erfüllen konnten. Aber wie gesagt, ich habe jetzt keinen statistischen Wert, dass ich sagen könnte, irgendwie vor 10 Jahren haben sich 5 Superstars verletzt, jetzt sind es 10. Ich glaube, in dieser Saison ist es bei vielen, sind so diese Nagging Injuries, also zum Beispiel wie ein LaMarcus Aldridge, der nicht hundertprozentig fit ist und weitergespielt hat. Melo war nicht fit, hat weitergespielt. Kevin Durant ist nicht hundertprozentig fit, spielt trotzdem weiter. Das kann dann natürlich auch, wenn du es lange genug treibst und rausforderst, dann in schwereren Verletzungen enden. Das kann sein, dass da früher vorsichtiger mit umgegangen worden ist, aber dass jetzt mehr Kreuzbandrisse oder mehr Season-Ending-Injuries sind, das habe ich jetzt nicht so im Gefühl. Glaube ich auch nicht. Also man muss sich vor Augen führen, dass früher auch einige Superstars wirklich frühzeitig ihre Karriere beenden mussten. Ich denke da an Isaiah Thomas, der dann gar nicht mehr spielen konnte am Ende. Ich denke an Larry Bird, dessen Rücken quasi auseinandergebrochen ist im Spiel. Oder auch ein Bill Walton, der Füße aus, aus Glas hatte. Insofern ist das auch schon, wenn man jetzt recht weit zurückgeht, schon immer da gewesen. Und gleichzeitig, wenn man sich anschaut, dass LeBron James noch nie eine große Verletzung hatte, Dirk Nowitzki höchstens ein, ich glaube, Hyper-Extended Knie hatte mal und 10 Spiele ausgefallen ist oder so. Kevin Durant hatte vor dieser Saison noch nie eine ernsthafte Verletzung. Insofern ist der richtige Ansatzpunkt, glaube ich, dass Point Guards nach Ende dieser Handchecking-Regel, dass du also besser Foul ziehen kannst, dass die Spieler dich jetzt nicht mehr mit den Händen berühren dürfen in der Zone oder generell, dass das dazu geführt hat, dass viele Point Guards jetzt viel mehr in die Zone ziehen und dass gerade dieses Zeitalter der Combo Guards, der Slashing Guards, Westbrook, Rose, Irving, alle, dann das begünstigt und dass es dann natürlich auch mehr Verletzungen gibt. Ja, würde ich auch so sehen. Kommen wir zu unserem Who's Hot, Who's Not. Da sind einige Teams zu nennen. Ich habe Kevin Durant gerade genannt. Dem fehlt jetzt in Oklahoma City Thunder wegen einer Fußverletzung. Er hatte wohl noch einige Probleme mit einer Schraube, die noch im Fuß war, wegen seiner OP, seinem Fußbruch. Trotzdem, und das haben sie vor allem einem Wahnsinnigen zu verdanken, haben die Thunder 9 der letzten 10 Partien gewonnen. Ja, total stark. Und auch alles, was zur Trade-Deadline passiert ist, hat sich schon so ein kleines bisschen bezahlt gemacht. Also in dem, was ich gesehen habe, und ich habe nicht so viel Basketball gucken können die letzten Tage, macht Enes Kanter eine gute Figur. Aber du hast schon gesagt, von dem Wahnsinnigen geredet, Russell Westbrook trägt das Team auf seinen Schultern aktuell. 9-1 der Record aus den letzten 10 Spielen. Jetzt wird zum Großangriff auf die Playoffs geblasen und wir haben es in den letzten Wochen auch schon mal so gesagt, wir gehen ja beide davon aus, dass sie es schaffen werden. Vielleicht, und da kommen wir dann drauf, wenn wir über unser adoptiertes Team, die Spurs, reden, wird sogar vielleicht nicht nur der 8. Platz, sondern noch 1-2 Plätze höher. Genau. Ja, Cleveland hat 8 von 10 gewonnen, aber ich will jetzt nur ganz kurz mal deine Einschätzung noch von 3 anderen Teams, die recht überraschend ganz gut performt haben. Alle aus ein bisschen unterschiedlichen Gründen. Dallas, sogar ich als Fan hätte nicht gedacht, dass sie 7 der letzten 10 Partien gewonnen hätten. Das sieht auf dem Papier wesentlich besser aus als in meinem Kopf. Auch unter anderem deshalb, weil Rick Carlisle und Rajon Rondo ein bisschen aneinander geraten sind. Da gestern. Oh ja, da gab es ein schönes Wortgefecht. Ich glaube, es wurde zu einem Timeout gerufen. Rondo ist auf dem Weg zur Bank gewesen. Hat böse in Richtung Carlisle geguckt, ein Wort ergab das andere und schwupps hat Rondo auch nicht mehr gespielt danach. Hat dem Spiel der Mavericks aber keinen Abbruch getan. Das Problem, was die Mavericks am Anfang der Saison hatten, das wirst du besser wissen als ich, war gegen Contender auch mal Spiele zu gewinnen, beziehungsweise gegen Teams über 500. Und das haben sie jetzt in den letzten Spielen das ein oder andere Mal doch geschafft. Jetzt zum Beispiel gegen Toronto einen Sieg eingefahren, auch wenn ich glaube, es war für Toronto ein Back-to-Back, aber spielt ja auch keine Rolle. Insofern, ja, Dallas positioniert sich hoffentlich in Richtung Homecourt Advantage, was im Westen, glaube ich, schon so ein kleiner Vorteil sein könnte. Ja, es ist super eng. Also sie haben nur sogar nur ein halbes Spiel hinter Houston, die derzeit Dritter sind. Häufig kommt es aber auch darauf an, wie viele Spiele schon gespielt worden sind. Das ist interessant. Ich kenne jetzt natürlich nicht den gesamten Spielplan auswendig, aber Dallas hat zum Beispiel derzeit schon 59 Spiele gespielt, während Golden State nur 54 gespielt hat. Und die 5 Spiele, die Golden State weniger hat, müssen natürlich irgendwann durch Back-to-Backs oder, weiß ich nicht, 4 Spiele in 8 Tagen aufgeholt werden. Und da wird natürlich gern noch einiges an Spielen abgegeben. Insofern bin ich da eigentlich ganz zuversichtlich. Die anderen beiden Teams, die ich vielleicht jetzt noch hervorheben würde, sind Indiana und Utah. Indiana überraschend mit einem 7-3-Rekord aus den letzten 10 und Utah mit einem sehr respektablen 5-5. Wir sprechen nachher nochmal über Utah kurz, wenn wir San Antonio adaptiert haben. Aber ich würde einfach sagen, Hut ab, die beiden Coaches, Quinn Snyder und Frank Vogel, wirklich 2 der jungen Coaches der NBA, die zeigen, dass du mit Mentalität und der richtigen Spielphilosophie auch mit limitiertem Spielermaterial einiges reißen kannst. Ja, ich habe vor allem riesen Respekt vor Frank Vogel, muss ich sagen. Also die Karten, die er gekriegt hat vor der Saison, die ihm gegeben wurden, waren nur wirklich alles andere als gut, mit vor allem der Verletzung von Paul George. Und der Sieg vor allem gegen Golden State in dieser Woche war absolut überzeugend. Dazu kommt, dass so jemand aus dem Nichts wie Rodney Stuckey total heiß läuft in den letzten Spielen, was mich freut. Aber auch die anderen Spieler, David West macht einfach seinen Job. Hibbert hat dieses 0 Rebounds, 0 Punkte von der letzten Saison so ein bisschen ablegen können. Ja, und die ganzen Rollenspieler, die sie sich dann geholt haben. George Hill ist auch noch zu nennen mit guten Leistungen aus den letzten Spielen. Das ist schon cool. Bei Utah finde ich das eigentlich noch überraschender, weil das, glaube ich, gar nicht der Plan von Utah war. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn das so weitergeht, dass das Front Office eher wieder den Daumen nach unten macht und Gordon Hayward das ein oder andere freie Wochenende bekommt in den nächsten Tagen. Aber ja, ist schon schön zu sehen, dass auch Teams, und ich weiß ja, wie es ist im Tabellenkeller, sich dann da mal rausfuchsen können und doch das ein oder andere Erfolgserlebnis holen können. Ja, Utah hat jetzt 8 Teams hinter sich, wenn man sich die gesamte Tabelle anschaut. Sehr respektabel, gerade weil sie auch Kanter abgegeben haben jetzt. Haben mit Favors, Rudy Gobert und auch Gordon Hayward sehr interessante Spieler auf Point Guard. Klärt sich gerade so ein bisschen, ob es dann in der Zukunft Dante Exum oder Trey Burke sein wird. Aber spannend, definitiv. Teams, bei denen es nicht so gut läuft, da muss direkt angefangen werden bei den Washington Wizards. Die haben 8 der letzten 10 Partien gewonnen und wurden so ein bisschen durchgereicht. Gerade ich als großer Fanboy dieses Teams bin dann natürlich ziemlich kleinlaut geworden, weil jetzt auch der Ausblick auf den 4. Platz als Homecourt Advantage im Osten nicht so rosig aussieht. Ich glaube ehrlich gesagt, dass sie das nicht mehr schaffen werden, Cleveland oder auch Chicago da zu überholen, außer wenn Chicago jetzt eine richtige Pleiteserie hinlegt. Und dann steht direkt Milwaukee hinten an. Oder halt eines der ersten 4 Teams in der ersten Runde der Playoffs. Ich glaube, das hat sich Washington ein bisschen anders gedacht. Ganz zentral ist natürlich, dass Bradley Beal jetzt an 2 Punkten der Saison ausgefallen ist. Ja, das wollte ich gerade sagen. Er hat aber auch in den die Leistung aus der letzten Saison nicht bestätigen können in den Spielen, wo er gespielt hat. Marcin Gortat hat so eine kleine Krise oder so einen kleinen Slump gehabt, aber wir haben das ja vor einigen Wochen, als wir dieses Pretender- oder Contender-Spiel mal gemacht haben, schon gesagt. Ich glaube eher, dass ich dann Washington auch zu den Pretendern einordnen würde, weil wenn es jetzt so bleibt, Stand heute, würden sie in der ersten Runde gegen Cleveland spielen und dann wäre für mich, ehrlich gesagt, relativ deutlich Feierabend, glaube ich. Ja, also da meine Wette an dich war, dass Eastern Conference Finals, ah, ja, Baby, kann ich da natürlich jetzt nicht bestätigen, aber ja, muss ich ein bisschen was tun. Ich baue da ein bisschen auf den Competitive Spirit von den ganzen Veteranen, eines Paul Pierce, eines Nenés oder auch des Franchise-Players John Wall in den Playoffs. Aber wäre natürlich schon gut, wenn du ein paar Heimspiele hast. Ja, absolut. Bei den Phoenix Suns mache ich es jetzt mal ganz kurz und schmerzlos. Die Saison ist vorbei. 2-8 aus den letzten 10. Golden State ist der Ferrari gewesen, der den LKW am Berg überholt hat. Aber ich glaube, das kriegen sie nicht mehr hin. Aber wäre es nicht auch vorbei gewesen, wenn Dragic da geblieben wäre? Und also, Herr Thomas, also ich glaube, die Playoffs hätten sie wahrscheinlich in der Form, die OKC hat, trotzdem nicht geschafft. Und dann lieber jetzt versuchen, noch ein bisschen weiter abzurutschen. Ja gut, den Lakers-Pick haben sie abgegeben an Philadelphia. Brandon Knight und Bledsoe, mal schauen, wie das funktioniert. Da bin ich mir auch noch nicht sicher. Aber der Lakers-Pick, da bin ich echt, das haben wir letzte Woche schon gesagt, in dem Emergency-Trade-Deadline-Podcast, da bin ich nicht so ganz sicher, ob das nicht vielleicht ein Fehler war. Weil wenn der auf 6 rutscht, der Pick, dann hättest du auch als Phoenix den, glaube ich, gerne behalten. Ja. Ja, da haben sie tatsächlich einiges abgegeben. Ich meine, auch wenn sie insgesamt dann 3 First-Rounder bekommen haben. Haben die auch abgegeben. Ja, ist natürlich langfristig. Ne? Was bringst du jetzt, wenn du 2021 einen unprotected First-Rounder von Miami Heat hast? So. Nix. Safe dir jetzt auf jeden Fall nicht den Job und die Hälfte der Spieler ist dann wahrscheinlich nicht mehr in der Liga. Ne? Ja, das liegt außerhalb der Vertragslaufzeit von Bledsoe und Knights, um die du gerade dein Team baust. Ja, ich glaube, das wär's dann jetzt auch schon mal mit dem Who's Hot or Not. Kommen wir noch kurz zu ein paar Injuries, beziehungsweise einer Frage von Johannes Engel, der rückblickend auf unseren Podcast vom Sonntag nochmal gefragt hat, ja, wie sieht das jetzt aus? Chris Bosh fällt aus für die gesamte Saison. Haben denn da die Miami Heat überhaupt noch eine Chance, in die Playoffs zu kommen oder auch in den Playoffs vielleicht eine Serie für sich zu entscheiden? Na, ich glaube, das sind zwei verschiedene Fragen. Also in die Playoffs zu kommen auf jeden Fall. Und auch das hatten wir, glaube ich, schon mal angesprochen. Alleine deswegen, weil das, was dahinter kommt mit Brooklyn, Charlotte, Detroit, Indiana, um jetzt mal 4 direkt dahinter zu nennen, die noch theoretische Chancen auf Platz 8 haben oder 7 haben, das reicht einfach nicht, was dahinter kommt. Insofern, die Playoffs, denke ich, sind für Miami relativ safe. Das zweite Spiel von Goran Dragic war auch ziemlich ordentlich. Ich glaube, wenn er fit ist, wenn Hassan Whiteside so weiterspielt, Wade noch ein paar Spiele machen kann, dann sind die Playoffs fix. Dann ist aber auch in der ersten Runde, glaube ich, Schluss, denn Cleveland. Auch wenn ja. Also ich glaube, sorry, dass ich dich unterbrochen habe, aber ich glaube, dass Cleveland es schafft und die beiden Teams, die vor Cleveland stehen, Chicago und Toronto, noch einholt. Ach so, meinst du, ja, okay. Und in der ersten Runde gegen Cleveland wird es natürlich sehr schwer. Geile Story. Ja, cool. Ja. Ja, aber ich glaube auch, selbst wenn es nicht Cleveland wird, wenn es jetzt Toronto oder Chicago ist, glaube ich, normalerweise hat Miami dann ohne Chris Bosh keine Chance. Mit Chris Bosh, hätte ich ja gesagt, würde das alles anders aussehen. Wenn die jetzt noch 25 Spiele gehabt hätten, sich einzuspielen für die Playoffs und dann gegen Cleveland angetreten wären, Kevin Love meiner Meinung nach kann Chris Bosh nicht verteidigen, Kyrie Irving kann Goran Dragic nicht verteidigen, keiner wiederum kann LeBron verteidigen, das wäre eine richtig interessante Serie geworden. Ja, auf jeden Fall. Ich find's spannend, weil es absehbar ist, dass im Osten es bis zum Ende der Saison spannend bleibt, um mehrere Playoff-Plätze und auch generell um die Standings, während das im Westen halt eigentlich nur in den oberen Regionen der Fall ist. Ich glaube, da ist jetzt klar, welche 8 Teams in die Playoffs kommen. Gerade weil Anthony Davis, das erwähnen wir jetzt auch nochmal kurz, ihr habt es bestimmt schon mitbekommen, für 1 bis 2 Wochen noch raus ist mit seinen Schulterproblemen. Das wird wahrscheinlich nur... Plus Drew Holiday, plus Ryan Anderson. Ja. Das Verletzungspech bleibt New Orleans treu, so wie in der letzten Saison. Was sonst noch hier auf dem Zettel steht, Vince Carter und Sean Marion sind alt. Ja. Das war eigentlich auch die Begründung schon. Mal schauen, ob Vince Carter noch ein bisschen was im Tank hat in den Playoffs. hat er letztes Jahr einen Buzzer-Beater-Game-Winner gegen San Antonio geworfen für Dallas. Das war krass. Ob er so ein bisschen Magie noch in den Fingerspitzen hat, wird sich zeigen. Ich glaube, Sean Marion ist dann. Das glaube ich allerdings auch. Ja. Den hatte ich jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht mehr auf dem Zettel. Ich habe es jetzt als alter Dallas-Fan musste ich das halt aufschreiben. Ja, schon, ich bin die Injury-Liste durchgegangen. Aber ich hatte Sean Marion jetzt auch gar nicht mehr als Faktor bei Cleveland auf dem Zettel. Also ja. Wir haben ja gerade mal kurz vorher drüber gesprochen, wen sie sich alles neu geholt haben, hatte ich Sean Marion überhaupt gar nicht mehr im Hinterkopf gehabt. Ja, eine Frage kam von Christopher Meidel, auch über Facebook, was denn jetzt mit Larry Sanders ist, ob das vielleicht so ein bisschen gleichzusetzen ist mit dem, was Sebastian Deisler widerfahren ist vor ein paar Jahren in der deutschen Fußball-Bundesliga. Für die, die es nicht wissen, Larry Sanders hat einen Buyout von den Milwaukee Bucks bekommen, beziehungsweise wurde rausgekauft aus seinem Vertrag, hat auch jetzt gesagt, über die Players Tribune, also dieses Portal, wo sich auch Spieler selber zu Wort melden und mal so kleine Artikel schreiben, dass er nicht mehr Basketball spielen wird für absehbare Zeit, mittelfristig, auf jeden Fall nicht in dieser Saison, den Rest will er sich offen halten. Zu dem Vergleich Sebastian Deisler, vielleicht erst von mir, dann kannst du ja was dazu sagen. Ich glaube, das ist nicht gleichzusetzen. Ich denke, Sebastian Deisler oder auch im noch schlimmeren Fall Robert Enke litten an einer Krankheit, Depression, muss man tatsächlich sagen, die auch gar nicht zu verharmlosen ist. Das hatte, glaube ich, zum einen natürlich mit dem Druck aus dem Sportgeschäft, und da ist es egal, ob es Fußball oder Basketball ist, zu tun, aber zum anderen auch mit vielen persönlichen Problemen. Das, was ich jetzt von Larry Sanders gelesen habe, geht eher so in die Richtung, ich habe noch ganz viele andere Interessen und will einfach mal gucken, wo ich gerade in meinem Leben stehe, und Basketball ist mir gar nicht so hundertprozentig wichtig. Ich mache das gerne, aber das ist nicht mein einziger Lebensinhalt. Deswegen möchte ich jetzt einfach gucken, was das Leben noch so für mich bereithält. Das klingt jetzt ehrlich gesagt für mich nicht so nach einer schlimmen Krankheit, wie es bei den beiden anderen Jungs der Fall war. Ich glaube, beide, und vielleicht, man könnte da auch hier Sven Hannawald zum Beispiel mit dazu nehmen, noch ist der Skispringer. Bei beiden Leuten ist es, glaube ich, der Fall, dass sie mental Schwierigkeiten haben. Und diese Herausforderungen, die ein Profisportler mit all dem Hype, mit all den Medien zu meistern hat jeden Tag, ist einfach nicht für jede Person. Nicht jeder ist dafür gemacht, und gerade wenn du dann ein bisschen fragil bist, kann es natürlich sein, dass das dann irgendwann zu einer, ich sag mal, psychologischen Explosion führt. Im Fall von Larry Sanders war der Grund ja recht klar, das war der Marihuana-Konsum. Insofern, da kann ich mich jetzt nicht groß zu äußern, aber ich glaube schon, dass das ein psychologisches Problem ist, was er jetzt erstmal in den Griff bekommen muss, und ich kann auch glauben, dass er deshalb nicht mehr Basketball spielen kann. Aber wo du halt absolut recht hast, ist, dass er mehrmals schon auch in seiner Karriere, bevor diese Probleme wirklich größer wurden, gesagt hat, dass Basketball nicht sein Ein und Alles ist und dass er das macht, weil er das Talent hat und eine Familie ernähren kann quasi. Das ist ein Job. Dass es halt keine Erfüllung für ihn ist. Und ich glaube, da ist auch ein Punkt, wie schnell man loslässt, wie unbedingt man es will, dann zurückzukommen. Und ich glaube, klar hat ihm das wehgetan. Er hat jetzt 13 Millionen bekommen von 40, die er unterschrieben hatte. Aber ich glaube, dass er das jetzt nicht unbedingt gern gemacht hat, aber es ihm nicht so schwer fiel wie vielleicht bei Sebastian Deisler. Ja, das glaube ich auch. Also dafür ist, ohne ihn zu kennen, selbstverständlich, und ohne mir anmaßen zu wollen, ein Bild über die Krankheit von diesen Sportlern irgendwie abgeben zu wollen oder zeichnen zu wollen, ist, glaube ich, der große Unterschied, dass Larry Sanders Basketball einfach nicht so wichtig ist wie vielleicht anderen Leuten ihr Sport. Jo. Ja, kommen wir zum Freak of the Week, unserem Award, wo wir jede Woche den für uns dominantesten Spieler küren, und da sind wir uns diese Woche einer Meinung. Jo, Russell Westbrook, und der hat's schon mal gekriegt. Back to back, ja, ganz vor, genau. Vorm All-Star Weekend. Aber völlig zu Recht. Du hast dir die Stats aufgeschrieben, ich habe die Stats nur so ein bisschen, ach so, du hast die Averages aufgeschrieben. Ja, genau. Ne? Also ich glaube, es waren 2 30-Punkte-Spiele dabei und ein Triple-Double, so wie ich das in Erinnerung habe. Und das, wie gesagt, ohne Kevin Durant und mit einer ganzen Handvoll neuer Teammates. Ja, 27 Punkte im Schnitt, knapp 8 Rebounds, 12 Assists, John Stockton-Numbers. Dabei fast 50% aus dem Feld, fast 40% von der Dreierlinie und 93% von der Freiwurflinie. Das sind diese 50, 40, 90. Klar, ist nicht über eine Saison, aber in 4 Spielen und 4 Siegen Ja, ist einfach dominant und diese Saison muss man auch ganz klar sagen, und wir haben es auch vor dem All-Star-Game gesagt, ist es, ich finde es immer ein bisschen lächerlich zu sagen, wessen Team ist es, aber ich sag's mal so, Russell Westbrook ist definitiv der dominanteste Spieler in diesem Team dieses Jahr. Würde es dich stören, wenn ich ihn in die MVP-Conversation mit reinnehme, auch wenn er nicht so viele Spiele gemacht hat wie Curry oder Harden? Ja, ich nehme es immer recht wörtlich, diese MVP, also Most Valuable Player in dem Fall. Ich sag's auch ganz ehrlich, wenn Russell Westbrook genauso lang ausgefallen wäre wie Kevin Durant, wäre es ja auch nicht Kevin Durant, weil dann hätte dem Team extrem viel gefehlt. Insofern ist er wie kein anderer Spieler oder fast kein anderer Spieler in der Liga für sein Team wertvoll. Ob er es nun gewinnen wird, ist dann eine andere Frage, aber trotzdem. Das glaube ich auch nicht, aber gesetzt den Fall, so wird es wahrscheinlich nicht weitergehen, das ist ja absolut das obere Limit, aber wenn es ungefähr so weitergehen sollte und Kevin Durant auch in den nächsten 25 Spielen, sagen wir mal, noch 5 oder 6 Spiele draußen sitzt und Oklahoma es schafft, auf den 7. oder vielleicht sogar 6. Platz zu klettern im Westen, dann denke ich, kann man trotzdem, dass er dann nur 65 Spiele gemacht hat oder so, einen Case machen, um zu sagen, hey, unter die Top 5 oder vielleicht sogar unter die Top 3 könnte man dich schon mitnehmen. Ja, ich denke auch. Das sollten auch die Früchte seiner Arbeit sein. Also so sehr sich Leute an ihm reiben, ob seiner Persönlichkeit zählt, was letztlich auf den Platz bringt. Und das, die Energie ist echt quasi unmatched dieses Jahr. Also die hast du bekommen. Ich bin so gespannt auf seine Playoffs. Ja. So gespannt. Ja, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, da kommt jetzt so ein bisschen die Narrative raus, ja, hey, wehe dem, der auf die Oklahoma City Thunder stößt. So, ganz ehrlich, ich sag, wehe, einer spielt Memphis oder Golden State. Ja. Der Rest ist erstmal egal. Die beiden Teams sind, egal gegen wen, absolute Favoriten. Und ich bin ehrlich gesagt auch der festen Überzeugung, dass beide Teams sich durchsetzen, egal gegen wen, auch gegen OKC. Ja, allen Teams im Osten kann man eigentlich nur sagen, wehe dem, der Finale spielt. Genau, wehe dem, der gegen ein Team im Westen spielen muss. Ja, kommen wir zu unserem Gegenteil, zum Stinker der Woche. Und der kriegt natürlich auch sein Intro. Jo. Dein Stinker? Kawhi Leonard. Ich habe die Stats jetzt nicht aufgeschrieben. Das tut mir leid, das hole ich gerne nochmal nach. Aber wenn ich mich recht entsinne, in den letzten Spielen der San Antonio Spurs war es irgendwie sowas wie 4-6-5, 11-3-2, 7-5-6. Irgendwie sowas. Für einen Finals-MVP und die Zukunft des Teams ist das ein bisschen wenig. Auch andere Spieler wie zum Beispiel Tony Parker haben eine ziemlich schlechte Wurfauswahl gehabt bei den San Antonio Spurs in dieser Woche, wo wir uns die ein bisschen näher angeguckt haben. Aber von Kawhi Leonard habe ich mir die ganze Saison schon, klar, er war auch verletzt, aber ein bisschen mehr erwartet. Und jetzt in dieser Woche ist es mir besonders in die Augen gestochen. Ja, ich habe gerade mal die Nummern nebenher irgendwie rausgesucht. Nur 23 Minuten im Schnitt. Das lag auch daran, dass sie alle 3 Spiele abgegeben haben. Wir sprechen da gleich nochmal drüber. 8 Field Goal Attempts nur. Und davon nur 37% getroffen. Und 8 Punkte. 8 Punkte bei 8 Würfen. Absolut verdienter Zonk. Ich habe einen anderen Spieler genommen, den ich so ein bisschen, ich möchte nicht sagen auf dem Kicker hatte, aber bei dem ich wohl prophezeit habe, dass er diese Saison Schwierigkeiten haben wird. Ob das nun spielerischer Natur ist oder mit dem Trainer, ist was anderes. Ich habe Kenneth Faried diese Woche als Stinker der Woche. Kenneth Faried ist aus der Rotation gefallen. Hat das erste von 3 Spielen diese Woche noch gestartet. Kam jetzt von der Bank. Letztes Spiel 12 Minuten nur noch. 18 Minuten gespielt im Schnitt nur noch, 4 Punkte, 5,7 Rebounds, 30% aus dem Feld. Meinst du, die ganze Basketballwelt hat sich von der WM blenden lassen? Ja. Ja, ne? Meine ich ganz ehrlich. Weil also, er nur gegen weiße Jungs, die 1,90 genau groß waren, gespielt hat? Ja. Also ich meine, du kannst halt, wenn du athletische Fähigkeiten hast und dabei noch den Willen und so auch Instinkt, gerade für den Rebound oder sowas, dann kannst du gegen Leute, die halt 20 Kilo weniger wiegen und halt halb so hoch springen wie du, natürlich richtig krass aussehen. Siehst du auch, also in der Gefahr jetzt lächerlich zu sein, aber das siehst du auf dem Freiplatz, wenn da halt irgendwie einer Hops hat und athletisch ist, dann denkst du, oh scheiße, Mann, wie soll ich den entdecken? Und zack, bist du halt weg. Bill Russell. Ja, ne? Yeah, I said it. Ja. Also ich bin ziemlich enttäuscht und ich hatte meine Wette verloren, weil weder Shaw noch Fareed gewechselt haben. Vielleicht wird natürlich Shaw noch gefeuert, dann hätte ich meine Wette gewonnen, aber gut, mal schauen, wie sich das entwickelt. Bevor wir jetzt zu den San Antonio Spurs kommen, unserem adoptierten Team, natürlich wieder mal unser Vorschlag für das Spiel der Woche für euch. Ja, diesmal geht es um das heißeste Team im Osten und das beste Team im Westen. Und ich glaube, Golden State ist ja mittlerweile das beste Team der Liga vom Record her. Cleveland gegen Golden State in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Ja, oder Mittwoch? Morgen. Ja, genau, morgen. Was wäre deine Prediction? Was glaubst du, wer geht als Sieger hervor? Boah, ich habe mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht aufgeschrieben, wo das Spiel stattfindet. Warte, das weil wenn das sofort, ne? Der Bay Area in Oakland ist, wird es natürlich schwer für Cleveland. Ich glaube, ich sage der... Es ist in Cleveland. Dann sage ich, Cleveland wird gewinnen. Ja? Ja, sage ich jetzt einfach mal. Gut, dann gehe ich auf Golden State. Na gut. Ein Altbier? Oh, ja, okay. Warum nicht? Obwohl... Warum nicht? Ich bin ja nicht treu. Ich habe die Folge letzte Woche angefangen mit nie wieder Alkohol und jetzt komme ich und biete an den. Dann muss ich ja eigentlich verlieren, weil ich darf ja keinen Alkohol mehr. Ich darf ja keinen Alkohol mehr trinken. Gut, Apfelschorle für dich, Altbier für mich. Okay. San Antonio Spurs hatten drei Spiele diese Woche. Wir gehen die einfach jetzt mal kurz durch. Mhm. Und dann sprechen wir ein bisschen generell noch über die Spurs. Donnerstags auswärts gegen die Clippers war wahrscheinlich das hässlichste reguläre Saisonspiel dieser Saison. Ich hab's nicht gesehen. Weil, nicht wegen dem Ausgang oder so, eigentlich war es sogar recht spannend, aber es war hässlich, weil die Andre Jordan 28 Freiwürfe hatte. Ach so, ja. Was, wie ist deine Meinung zu dem Hacke Jordan, also vielleicht als Hintergrund für euch? Es gibt die Regel, dass Spieler ohne den Ball zu haben, abseits des Balls, bis auf die letzten zwei Minuten im Spiel gefoult werden können. Das resultiert natürlich, je nachdem, wie viel Teamfouls das Team hat, an Freiwürfen. Diese Taktik wird vorwiegend natürlich bei Spielern angewendet, die eine absolut grauenhafte Freiwurfquote haben. Deshalb nannte man es auch Hack a Check früher bei Shaquille O'Neal. Und jetzt heißt es dann immer Hack und dann den jeweiligen Spielen, also Hack a Jordan. Hack a Dwight, wen auch immer. Ja. Was hältst du von dieser unansehnlichen Taktik? Ich hasse es, das zu sehen. Bin da aber ein bisschen zwiegespalten, was eine potenzielle Regeländerung angeht. Weil Bill Simmons hat in einem seiner letzten Podcasts gesagt, naja gut, wie wäre es denn, wenn ich das, ich muss mal gucken, ob ich das noch richtig zusammenkriege, doch wie wäre es denn, wenn das Team, was gefoult wird, in den letzten beiden Minuten sich entscheiden kann, ob sie Freiwürfe werfen oder den Ball einfach zurücknehmen und dann diese 14 Sekunden nach einem Foul wieder auf die Shotclock kriegen. Dadurch würde man mit Sicherheit das verhindern, allerdings gibt man damit jemandem wie DeAndre Jordan, der Geld mit Basketball verdient, einen Freifahrtschein, einfach keine Freiwürfe mehr trainieren zu müssen. Und die sind nun mal Teil des Spiels und als Fußballer kann ich auch nicht sagen, naja gut, ich habe keinen Bock auf Kopfbälle, ich werde das nie in meinem Leben trainieren, weil muss ich ja nicht unbedingt. Finde ich schwierig. Ich bin der Meinung, egal wie hölzern du bist, egal was du für eine Technik hast, wie groß du bist und was du für eine Position spielst, 50% sollten immer drin sein. Es ist immer gefährlich, im Internet sich auf Diskussionen einzulassen, weil im Internet ist sofort irgendwie alles wird in Frage gestellt und da war ein Video von den 28 Freiwürfen und ich habe tatsächlich mich auf eine Diskussion bei YouTube eingelassen mit irgendwelchen Leuten und ich habe gesagt, das ist absolut korrekt. Dann kamen Argumente wie, ja, aber der ist ja so groß und hat so riesige Hände, versuch mal so einen kleinen Ball in so einen kleinen Korb zu werfen, ist auch schwierig. Dann denke ich so, ja, warte mal, soweit ich weiß, hat Giannis, haben Kawhi Leonard oder auch Tyson Chandler riesige Hände und die treffen alle ihre Freiwürfe. Ich muss ganz ehrlich sagen, jedes Mal, wenn es ein Hacke Dwight oder Hacke Jordan gibt, finde ich das nicht unbedingt schön. Aber ich habe, und das, da muss ich ganz ehrlich sein, ich habe ein gutes Gefühl, wenn dann die zwei Freiwürfe daneben gehen oder einer. Weil ich finde, das ist absolut richtig. Das musst du taktisch ausnutzen. Alles, was im Regelwerk drin ist, sollte ausgenutzt werden, um dir einen Vorteil zu verschaffen. Und wenn der Spieler dann nicht die Fundamentals hat, wie ein Tyson Chandler zum Beispiel, der mittlerweile 70% wirft, hat er auch nicht geworfen, als er in die Liga kam. Also muss er sich's antrainiert haben. Und deshalb ist DeAndre Jordan auch ein bisschen weniger wertvoll. Würde er 60% treffen, hätte ich gesagt, unbedingt All-Star, super wichtig. Da er das nicht tut, kann er nur, der darf nie den Ball berühren am Ende des Spiels. Nie. Ja, und ich finde einfach die Ausflüchte, ich gebe dir da völlig recht, ich finde die Ausflüchte zu einfach. Ich kann es einfach nicht verstehen. Ihr macht nichts anderes als Basketball spielen. Herrgott, dann bleib halt 2 Stunden nach dem Training noch in der Halle, so wie es ein Kyle Korver mit seinen Dreiern macht und schieß Freiwürfe. Und in Gottes Namen, irgendwann wirst du über 50% schießen. Rebounden musst du nicht mehr üben. Du bist 3,60 Meter groß. Ne? Also, nee, also Größe und die Größe der Hände oder was weiß ich was, im Grunde stelle ich mir das noch fast einfacher vor, weil er wirft ja fast von oben nach unten und nicht von unten nach oben. Kann ich nicht nachvollziehen, also da irgendwelche Quoten von, ich kann es aber auch noch weniger nachvollziehen, beziehungsweise was, oder genauso wenig nachvollziehen bei Leuten wie Rondo, dass Rondo auch irgendwie 35% oder 40% von der Linie schießt, wie geht denn das? Verstehe ich nicht. Meinst du, irgendwann in den Playoffs kann es auch ein Hack-a-Rondo gehen? Haben wir, glaube ich, bisher in der Form noch nicht so krass gesehen. Ja, ne? Gerade als Point Guard, dann wärst du halt raus im Prinzip. Das fände ich sogar, auch da finde ich es ehrlich gesagt ganz gut sogar. Wieso nicht? Ich stelle mir häufiger mal vor. Du wirst kotzen, wenn das in dem Playoffs klar, passiert. Ich als Fan, aber halt so der Taktiker in mir würde sagen, ja, auf jeden Fall, mach es. Also ich meine, ich als Fan denke mir auch manchmal so, es wäre echt mal cool, einen Balljungen zu haben und einfach nur 3 Tage lang nur Würfe zu nehmen. Und ich glaube, dein Jumper würde sich so krass verbessern in den 3 Tagen nur. Was, wenn du dasselbe jetzt machst, einfach nur mit den Freiwürfen? Ich meine, ein Problem ist wohl, wenn du dir eine falsche Technik angewöhnt hast, die kaputt zu machen quasi und neu aufzubauen. Das hast du jetzt bei Michael Kidd-Gilchrist gesehen, dessen Wurf sich komplett verändert hat. Oder auch bei jemand wie Tristan Thompson von den Cleveland Cavaliers, der die Wurfhand geändert hat. Also wo du den Wurf komplett neu machst. Und ich glaube, das ist sehr wohl schwierig. Das hast du bestimmt bei einigen Big Men, dass du sagst, du, das sieht fundamental falsch aus. Wir müssen alles neu machen. Und dann wirfst du halt erstmal nur Airballs. Das hast du, also hatte ich auch. Ich habe mir meinen Jumper selber beigebracht, wenn du so willst. Dann habe ich gesagt, nee, der Release muss besser sein, damit der Ball den Swing bekommt. Ich habe nur Airballs geworfen. Ne? Aber auch da sagst du, hey, okay, dann nimm dir den Offseason und nimm jeden Tag 200 Freiwürfe oder mehr. Ja, man sagt ja auch manchmal zum Beispiel von Dwight Howard, dass er im Training irgendwie 70% schießt oder was. Ja, sag ich auch. Ne, deine Reaktion jetzt mit Augenrollen, ja, geschenkt, weil an dem Druck kann es für mich nicht liegen. Das ist ein verkackt normales Regular-Season-Spiel und er wirft ja im ersten Quarter, wo es um nichts geht, wo er keinen Druck hat, genauso schlecht wie im vierten Viertel. Also weiß ich auch nicht. Bei Michael Kidd-Gilchrist ist er das beste Beispiel. Selbst mit seiner Technik, wo es aussieht, als würde er Butterbrote Richtung werfen, hat besser getroffen als DeAndre Jordan. Seine Technik sieht ja noch nicht mal so scheiße aus wie bei anderen Leuten. Und trotzdem kommt er nichts mehr rum. Das erinnert mich an ein Bild, was gemacht worden ist. Auch danke an das Internet dafür. Wie dieses Let's Form a Fucking Wall als Slogan kam und dann siehst du halt Josh Smith, wie er Backsteine wirft und damit eine Mauer gebaut wird. Also das ist das noch dazu. Tut uns leid, wenn wir jetzt ein bisschen ausgeschweift sind, aber ich dachte, das ist echt interessant, weil das natürlich immer besprochen wird, wenn dieses Hacke irgendwen stattfindet, dann das ist natürlich bei San Antonio und Greg Popovich gerade häufig der Fall, die das dann ausnutzen. Deshalb war San Antonio auch noch im Spiel letztlich. Die haben selber ziemlich viele Backsteine geworfen, haben es aber damit geschafft, bis zum Ende das Spiel knapp zu halten, bis dann Chris Paul und das macht er sehr, sehr gut. Am Ende das Spiel übernommen hat, einen wichtigen Jumper getroffen hat, Jamal Crawford gefunden hat in der Ecke für einen Dreier. Und dann war das Spiel auch vorbei. Aus Spurs Seite, Kawhi Leonard, dein Stinker, 1 von 11. Und die Verteidiger von den Clippers sind jetzt nicht unbedingt furchteinflößend. Nee, und gerade eben, als wir vor dem Pod mal 2 Minuten gequatscht haben, hast du auch genau richtig gesagt, wenn du der Franchise-Player bist und es läuft bei deinem Team nicht, da muss da ein bisschen mehr bei rauskommen. Vor allem, dass es ja auch nur 8 Würfe oder 11 Würfe oder was auch immer im Schnitt sind, das ist halt dann auch ein bisschen wenig, wenn du im Sommer einen Max-Vertrag unterschreiben willst. Lichtblick in dem Spiel und eigentlich auch in der gesamten Saison bisher für die Spurs, Tim Duncan, ist Methusalem, kann unendlich alt werden und altert einfach nicht. 12 von 14 aus dem Feld, 11 Rebounds, hat sogar einen Dreier eingestreut. Kein Turnover. Big Fundamental. Also meiner Ansicht nach mit Abstand der beste Spieler der Spurs diese Saison. Wahnsinn, was der noch aufs Parkett liefert mit 83 Jahren. Das ist super. Freitag ging es gegen Golden State, ein Back-to-Back in Oakland ist natürlich immer tödlich, gerade für ein älteres Team wie den San Antonio Spurs. Da habe ich jetzt auch nicht viel. 99 zu 110, das Spiel ging rasch und schnell verloren. Die Warriors waren teilweise mit 22 Punkten vorn und die Big Three, wenn du so willst, Tim Duncan, Kawhi und Parker, Tony Parker, haben alle unter 21 Minuten gespielt. Parker 0 von 4, was sind das, 20 Minuten? Naja, weiß ich nicht. Ja, also ich... Wenn dann Steph Curry und Klay Thompson dir 7 Dreier einstreuen und was hat Steph Curry insgesamt gemacht? Ja, 20 und 25 Punkte, so eine Standardnacht. Nur 3 Leute bei den Spurs in Double Figures und das auch nur mit 12, 12 und 11. Ja, aber das ist, weil wenn es so ein Blowout ist, halt Pop auch die ganze Bank spielen lässt dann und fleißig wechselt. Aber ja, das Spiel war früh verloren und vielleicht können wir jetzt gleich nochmal überleiten auf Tony Parker, weil Montag ging es dann auswärts gegen Utah und das ist das Spiel, was einen wirklich überrascht. Weil du hast eigentlich ein Team, was 2 schwierige Spiele hatte, eins davon eng verloren hat, dann brauchst du dieses Bounceback-Spiel, ja, hast ein nettes Spiel gegen Utah, Rebuild, dann denkst du, okay, du führst schnell und früh und schaukelst das Ding nach Hause. Und dann machst du gerade mal so 80 Punkte und wirst verprügelt fast schon von Utah, weil der Score am Ende von 81 zu 90 sagt nicht unbedingt aus, dass tatsächlich die Spurs vorgeführt worden sind. Ich habe mir dieses Condensed Game angeguckt und die Utah Jazz haben einfach die Spurs mit ihrer Athletik overpowered. Ich wollte das eigentlich erst machen, wenn wir generell über die Spurs reden, aber die 3 Spieler, die ich mir rausgepickt habe, das spiegelt sich eigentlich auch in dieser Woche wieder. Tony Parker, 17 Punkte im letzten Jahr, 14 Punkte im Schnitt in diesem Jahr. Im letzten Jahr 5,9 Winshares, in diesem Jahr 1,9. Winshares sind auch immer so ein bisschen diffizil zu betrachten, aber dennoch ist da ein deutlicher Dropdown zu sehen. Das gleiche bei Manu Ginobili. Schießt mit 46%, fast 10% schlechter aus dem Feld als im letzten Jahr. Und Boris Diaw, für mich eigentlich der Finals-MVP des letzten Jahres, schießt 5% schlechter aus dem Feld, seine 2 und 8% schlechter von 3, was dann in ungefähr 32% resultiert. Also gerade das System von San Antonio, Tim Duncan klammern wir da jetzt mal aus, der immer noch, wie du gerade gesagt hast, eine überragende Saison spielt. Die Spieler, auf die sie sich sonst verlassen müssen, Kawhi Leonard, mein Stinker der Woche und eben die 3, die ich gerade genannt habe, alle sind schlechter geworden und zwar signifikant. Also 10% schlechter in der Wurfauswahl bzw. Wurfquote bzw. 8% von 3 bei Boris Diaw. Das sind schon ordentliche Bretter, die du dann erstmal auffangen musst. Ja, definitiv. Reicht's auch gegen Utah nicht. Ja. Also um vielleicht nochmal kurz auf das Spiel zurückzukommen und dann das Spiel auch abzuschließen, um in die generelle Diskussion zu kommen. Du hast einfach keinen Elan gehabt und wenn dann Leute wie Hayward, Gobert und Favors halt über die Köpfe danken, das kann natürlich hier und da mal passieren, aber dann erwartest du eigentlich, dass du zurück ins Spiel kommst und für mich am enttäuschendsten war eigentlich Tony Parker, der natürlich jetzt nicht immer die super Nummern auflegt und also ich glaube, wir beide halten immer noch von ihm sehr, sehr viel, 32 Jahre mittlerweile auch, aber meiner Ansicht nach gerade im Playoffs einer der Top Point Guards in der Liga. Aber dann musst du das halt ab und zu wenigstens auch mal beweisen und zeigen. Und wenn du gegen Trey Burke, einen Sophomore und Dante Exum, Rookie aus Australien spielst, der noch richtig, richtig grün auf hinter den Ohren ist, dass ihm fast Moos daraus wächst, dann musst du halt besser spielen als 2 von 9 aus dem Feld. Dann musst du halt sagen, also ich verstehe nicht, gegen Dallas macht er halt immer 40 Punkte, 13 von 15 oder so und dann gegen solche Novizen. Euch fertig zu machen. Ja, also ist doof. Es gibt mit Sicherheit 2 Spurs-Teams, das Regular-Season-Spurs-Team und das Playoff-Spurs-Team. Da bin ich auch in diesem Jahr noch von überzeugt, auch wenn ich ihnen jetzt nicht mehr den ganz großen Wurf zutraue. Aber, und ich glaube, das ist ganz wichtig auch für so ein älteres Team, du musst halt erstmal in Tritt kommen und deinen Rhythmus finden. Und wenn jetzt im letzten Drittel der Saison dieser Rhythmus eben auch nicht da ist, dann wird es schwer, den Schalter anzuknipsen und das mal kurz in der ersten Playoff-Runde, wo es wahrscheinlich, wenn die Standings jetzt so sind, wie sie sind, direkt gegen Contender gehen wird, dann mal eben abzurufen. Und dass diese Wunder-Dreier von Manu Ginobili, die fallen diese Saison nicht. Du hast gesagt, gerade Tony Parker spielt eine schlechtere Saison. Nur auf Tim Duncan verlassen, das reicht dann eben auch nicht. Ja, und ich glaube, dass Kawhi halt da auf jeden Fall der Hauptfaktor ist. Ich hätte ehrlich gesagt gehofft, dass er ein bisschen den nächsten Schritt macht diese Saison und alles ähnliche Spielertypen, die in einem ähnlichen Alter sind. Ich habe dir die Frage vor dem Podcast gestellt, wenn du dir Gordon Hayward anschaust, Klay Thompson, Jimmy Butler und Kawhi Leonard, dann, ich weiß, ich muss vorsichtig sein, weil es der Finals MVP ist, aber dann muss ich sagen, will ich fast jeden eher in meinem Team haben für die nächsten 5 Jahre. Ja, wegen der Konstanz. Dass Kawhi Leonard das in sich hat, haben wir in den Finals gesehen und auch ab und zu ist er ja durchaus in der Lage, 20-8-8 aufzulegen oder ähnliche Nummern. Aber das kann nicht nur jedes dritte Spiel passieren. Gerade, wie gesagt, nicht, wenn du jetzt Tim Duncan könnte vielleicht retire nach der Saison, wenn du dann das Gesicht der Franchise bist, dann kann es diese 8-5-5 Spiele eben nicht mehr geben und die gibt es in zu deutlicher Häufigkeit mit einer viel zu hohen Frequenz. So eine Lanze kann man natürlich auch für seine Defense noch brechen. Er ist definitiv einer der besten Perimeter-Verteidiger der Liga. 2 Steals ist wirklich großartig pro Spiel. Das ist unter den Top-Werten der Liga. 0,7 Blocks, er reboundet exzellent. Aber eben dieses Franchise-Player, da möchte ich mich doch ein bisschen drauf aufhängen, kannst du nur werden, wenn du an beiden Ecken des Felds deine Leistung abrufst und das hat er bisher leider noch nicht in dem Maße getan, wie wir es erhofft hatten. Bisschen was Generelles. Jo, schieß los. Paar Stats habe ich mir rausgeschrieben. Die Gegner holen im Schnitt 33 Defensive Rebounds im Schnitt. Damit sind die Spurs unter den 10 schlechtesten Teams der Liga aktuell. Hat vielleicht auch ein bisschen was mit der langen Verletzung von Thiago Splitter zu tun, der nicht richtig in Tritt gekommen ist, der da mit Sicherheit ein bisschen gefehlt hat. Die Gegner schießen 36% von 3. Das ist der 8 schlechteste Wert der San Antonio Spurs in der Liga. Letztes Jahr waren sie noch unter den Top 10. Könnte ein Hinweis darauf sein, dass das Team nicht mehr so ganz die Schnelligkeit und Spritzigkeit hat, Closeouts ordentlich zu laufen von der Dreierlinie, gerade wenn wir drüber nachdenken, dass manche Teams so wie Houston sich fast nur noch auf den Dreier verlassen oder auch Golden State, dann wird das halt schwierig, wenn du deinen Hintern nicht mehr schnell genug aus der Zone in der Verteidigung rauskriegst, um closer zu laufen. Wie wir alle wissen, Spieler wie James Harden, Klay Thompson, Kyle Korver, Steph Curry und so weiter und so fort, die brauchen eben nur 2-3 Foot lang Abstand zu dir, um dir den ins Gesicht zu knallen. Wenn du da zu spät kommst, dann bist du halt nicht mehr in den Top 10, sondern das 8 schlechteste Team der Liga. Top 3 waren sie letztes Jahr noch in den Field Goals insgesamt, da sind sie 10. Field Goal Percentage waren sie letztes Jahr auf 1, da sind sie 12. Und Two Pointers insgesamt waren sie letztes Jahr auf 3, jetzt 19. Assists waren sie letztes Jahr 1. und jetzt 5. Alles in allem ist aus dem überragenden Regular Season Team der San Antonio Spurs vom letzten Jahr ein durchschnittliches NBA-Team geworden. Ja, perfekt. Besser hätte man es nicht machen können. Man nennt dich jetzt auch John Hollinger und nicht mehr Marius Schäfer. Insofern, ja, glaube ich da einfach, dass sie da ein bisschen nachgelassen haben. Wenn Danny Green und Kawhi Leonard nicht auf dem Platz stehen, entweder nur einer oder falls sogar gar keiner von den beiden auf dem Platz steht, fällt die Defense in ein absolutes Loch, gerade die Perimeter-Defense. Und das hast du ja gerade mit den Zahlen bewiesen, dass dann der Dreier recht schlecht verteidigt wird, weil die Jungs, nicht, die dann reinkommen, eben nicht so schnell auf den Beinen sind, nicht die Spannweite haben, nicht die Möglichkeit, dann mit der Help-Defense halt denselben Einfluss zu haben auf das Spiel der Gegner. Insofern wird sich zeigen, inwieweit das Popovic dann in den Playoffs in den Griff bekommen kann. Wenn die uns wieder überraschen, fresse ich einen Besen. Ja, also ich weiß nicht, was ich dann mache. Gott sei Dank werden wir wahrscheinlich nicht in der ersten Runde gegen sie spielen. Diese ganzen Analysen können wir uns alle schenken. Ja. Das wäre so krass. Ja. Aber wirklich. Aber wir haben ja nicht gesagt, dass sie tot sind oder wegen Alter. Wir haben nur gesagt, dass der Fluch, die San Antonio Spurs unterschätzen, liegt nicht auf uns noch. Aber nicht. Alles jenseits der zweiten Runde halte ich fast für unmöglich. Aber wer weiß. Ja. Ich enthalte mich jetzt wohlwissend, dass ja, ich glaube, ich verbrenne mir auch die Zunge. Sonst irgendwie ägyptische Plagen über mich regnet und Heuschrecken Düsseldorf den Erdboden gleich machen und so. Aber gut, noch ein letzter Ausblick vielleicht auf die kommende Saison, weil ganz interessant ist es bei den Spurs, dass fast alle Rollenspieler vertragsfrei sein werden. Nur Boris Diaw und Patty Mills sind die Spieler, die unter Vertrag sind. Leute wie Bellinelli, sind alle Spieler, die nicht unter Vertrag sind. Insofern auch vielleicht nochmal an dich, auch die Frage, was passiert mit Tim Duncan und Manu Ginobili? Meinst du, sie hängen die Schuhe an den Nagel? Nee, ach so, die Schuhe an den Nagel. Ich glaube Tim Duncan schon. Ich find's schön auch. Ich find's wirklich schön, weil jetzt hat er nochmal gezeigt, auch in seinem hohen Alter, er ist der älteste Spieler, der noch ein Double-Double averaged in der NBA. Wenn er jetzt sagen würde, Leute, eigentlich wäre es schon das letzte Jahr gewesen, nachdem die Rache hat uns nochmal in die Finals und zum Championship getrieben gegen Miami. Und wenn er jetzt nach der Saison sagen würde, gut, ich mache jetzt Platz für andere Spieler. Ich weiß nicht, ob dann Popovic auch mitgehen würde und sagen würde, es war ja mal so gemunkelt, ich höre auf, wenn Tim Duncan aufhört, oder beide machen das so ein bisschen aneinander fest. Bei Ginobili kann ich mir vorstellen, dass er noch eine Saison spielt. Tony Parker sowieso. Also dieser ganze Core wird nicht auseinanderbrechen, aber der Anker ist natürlich Tim Duncan. Und wenn ich jetzt mich entscheiden müsste, würde ich sagen, nach der Saison ist Schluss. Ja, ich glaube. Also es hieß während der Saison nochmal, okay, vielleicht macht er noch weiter. Die Frage wäre dann natürlich, wofür? Er braucht niemanden irgendetwas mehr beweisen, ist der beste Power Forward aller Zeiten. Insofern, weiß ich nicht, kommt ein bisschen darauf an, wie sie jetzt in den Playoffs spielen werden. Ne? Wenn es dann sang- und klanglos ist, kann ich mir vorstellen, dass er dann tatsächlich sagt, nee, das war's. Ich glaube, es ist auch nicht, dass er keinen Bock mehr auf Basketball hat. Ich glaube, es ist die Qual der Regular Season, diese 82 Spiele, die theoretisch einen Ausschlag geben könnten. Ja. Gut, ich glaube, damit sind wir durch. Vielleicht die letzte und abschließende Frage von Ümit Banks, der uns gefragt hat, holt den OKC die Spurs noch ein? Auch als Ausblick für diese Saison, ob es dann eventuell ein Matchup von Golden State gegen die Spurs geben wird. Ich gucke mal gerade auf die Tabelle. Derzeit ist San Antonio noch anderthalb Spiele vorne. Ich glaube, das wird der Fall sein. Ich glaube auch. Ja. OKC hat einen Lauf, San Antonio, da läuft es nicht richtig. Und wie schön wäre es, wenn Memphis OKC verprügelt in den Playoffs. Sag mal. Krass, und San Antonio gegen Golden State wäre natürlich auch der Wahnsinn. Katastrophe. Direkt. Wäre der Wahnsinn. Also cool wäre es natürlich, weil du hast dann Danny Green und Kawhi, die halt den Jungs auf den Füßen stehen. Ne? Dann gibt es eher irgendwie, weiß ich nicht, keine Splash Brothers, sondern irgendwie Trash Brothers oder sowas. Ja. Wer denn noch? Houston würde aktuell gegen die Clippers spielen? Ja gut, an den ersten beiden ändert sich ja nichts. Ne? Aber Portland gegen, für euch wäre das so ein ganz gutes Matchup. Ja, doof ist, man muss erinnern, dass halt einer der, oder alle vier Division-Gewinner ja die ersten vier Plätze bekommen quasi. Recht. Oder Homecourt. Und Portland ist da in der guten Lage, dass die in der schwächsten Division spielen dieses Jahr. Deshalb stehen sie auch derzeit auf dem vierten Rang und nicht Dallas. Memphis gegen OKC wäre tatsächlich geil. Ja, das wäre krass. Boah. Ja. Gut, ich glaube, damit sind wir durch. Ich habe noch ein paar Sachen, die ich noch Letzt in alter Tradition sagen würde. Things that make me smile. Ich weiß nicht, ob ich jetzt darüber komme als recht gehässiger Typ, aber ich mag es, wenn Chris Paul auch mal verkackt. Chris Paul regt sich dermaßen auf, er wird jedes Mal gefoult. Nach Chris Paul ist jeder Weg zum Korb immer ein Foul vom Gegner. Er sagt das auch immer den Schiris und ich glaube, die sind dermaßen abgefuckt von dem gesamten Team der Clippers derzeit, dass er tatsächlich auch nicht unbedingt Calls bekommt. Gegen Memphis haben sie jetzt vorgestern gespielt. Und Chris Paul hat super gespielt, ne? Keine Frage, ist wirklich ein wahnsinniger Spieler. Aber hat dann in der letzten Situation gedacht, jetzt nehme ich mir den Game-Winning-Shot und Mike Conley hat ihm den Ball geklaut und ist damit weggelaufen bis zum Buzzer. Ja. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ja, ich habe es ja schon mal gesagt, ich glaube nicht, dass Chris Paul einer der beliebtesten Spieler der Liga ist. Ich glaube, der geht ziemlich vielen Leuten auf den Keks. Ja. Und dann zwei Sachen, die ich dir geschickt habe. Ich glaube, ich würde sie ganz gerne, eine Sache würde ich gerne anhängen an unseren Teaser hier. Das ist ein Video, ich lasse es jetzt einfach mal im Hintergrund laufen. Ich weiß gar nicht, ob ihr es hören könnt, ob es laut genug ist. Aber während ich rede, es fängt schon an, Pau Gasol Screaming Compilation heißt es. Ist der Hammer. Und es geht nur darum, dass Pau Gasol die ganze Zeit schreit. Während ich rede, hört ihr also, wie Pau Gasol versucht, Körbe zu erreichen. Und die ganze Zeit dabei rumschreit, als würde er abgestochen. Und das macht er wirklich bei jedem Wurf. Und ich freue mich, wenn er kein Mal Freiwürfe wirft dann. Und das Dritte ist, wie sich die LA Lakers, besser gesagt vier Spieler, abgefeiert haben, als sie endlich mal ein Spiel gewonnen haben. Das war absolut surreal. Overtime gegen Boston. Kannst du es kurz erzählen? Not gegen Elend. Was passiert hier? Wenn ihr das Wein anguckt, wo also dieser kleine Videoausschnitt, Nick Young, Jordan Hill, Jeremy Lin und auf einmal im Bild Carlos Boozer feiern sich halt so hart ab über diesen Trottelsieg gegen die Boston Celtics. Nick Young kriegt sich überhaupt nicht mehr ein, tanzt da im Hintergrund die ganze Zeit rum. Schöne Anekdote noch zu dem Video, das wurde Kobe Bryant, als er bei Jimmy Kimmel in der US-Talkshow zu Gast war, gezeigt und seine Reaktion darauf war dieser berühmte Kobe Death Stare. Da kann er sich überhaupt nicht für erwärmen. Guckt euch die beiden Sachen aber mal an. Okay, wir machen das so. Wer jetzt bis jetzt durchgehalten hat von euch und sich diesen Wahnsinn angehört hat von uns, wir posten beide Links kurz einfach in die Description, sagt uns, was besser ist und was wir unbedingt nochmal anschauen müssen. Ja. Alles klar. So machen wir es. Wir hören uns nächste Woche wieder. Helft uns ein bisschen mit dem adoptierten Team. Es macht immer Freude, wenn der ein oder andere Kommentar da steht. Fragen sind natürlich auch immer gern gesehen. Ansonsten bis nächsten Mittwoch. From Downtown. Reingehauen.